du bist der Dealer, bin aus dem Spiel dann. Wenn du bist der Heiler, es mein, bin kaputt und lahm. Wenn dir all der Ruhm gilt, nur Schande bleibt mir dann. Du bist es Dunkler, wir löschen die Flammen. Gelobet sei, gepriesen sei, Herr, dein heilig Name. Tief geschmäht, aufs Kreuz gelegt, in dem menschlichen Rahmen. Millionen Kerzen brennen, für Hilfe, die nie kam. Du bist es Dunkler. Hier bin ich, bin bereit, mein Gott. Das ein Lover in der Story, doch die Story ist so gewollt. Wie ein Wiegenlied fürs Leiden, und das Paradox ist schuld. Denn so steht es in den Schriften, idealer Anspruch sie nie waren. Du wirst es Dunkler, wir löschen die Flammen. Sie stehen Schlange bis zum Häftling und die Wachen auf sie sahen. Als ich mit Dämonen kämpfte, waren Mittelschicht und zahm. Wusste nicht, dass da Erlaubnis, sie zu morden, zu zerschlagen. Du bist es Dunkler. Hier bin ich, bin bereit, mein Gott. Gelobet sei, gepriesen sei, Herr, dein heilig Name. Tief geschmäht, aufs Kreuz gelegt, in dem menschlichen Rahmen. Millionen Kerzen brennen, für Liebe, die nie kam. Du wirst es Dunkler, wir löschen die Flammen. Wenn du bist der Dealer, lass mich aus dem Spiel. Wenn du bist der Heiler, kaputt und lahm ich mich fühl. Wenn dir all der Ruhm gilt, ist Schande mein Gefühl. Du bist es Dunkler. Hier bin ich Hier bin ich, hier bin ich.